Kapitel 4. Nein, es ist nicht Plastik. Die Landwirtschaft als größte Vernichterin von Biodiversität. Fragt man BesucherInnen des Senckenberg-Museums, was sie für das schlimmste Umweltproblem halten und worum man sich als erstes kümmern müsste, lautet die häufigste Antwort: Plastikmüll. Natürlich kann niemand in Abrede stellen, dass dieses geniale wie schädliche Material zu einem globalen Problem geworden ist und enorme Gefahren mit sich bringt. Aber Plastik ist nicht die einzige Herausforderung, der wir uns derzeit gegenübersehen, und schon gar nicht der Hauptgrund für den Rückgang an Biodiversität. Andere Faktoren wie veränderte Landnutzung und Klimawandel sind wichtiger. Hier existiert also eine interessante Fehlwahrnehmung. Offenbar haben die dramatischen Bilder von schwimmenden Plastikteppichen im Meer, von Flaschenbergen an Stränden, von Seepferdchen, die ihren Schwanz um ein Wattestäbchen gewickelt haben, von toten, mit Plastik vollgestopften Vögeln oder von verendeten Walen mit bis zu 40 Kilogramm Plastik in ihren Mägen ihre Wirkung nicht verfehlt. Auch das Video einer Meeresbiologin, die vorsichtig einen Strohhalm aus der Nase einer Meeresschildkröte zieht, kann niemanden kalt lassen. Das Tier leidet ganz offensichtlich große Qualen bei dieser Rettungsaktion. Am Ende hält die Biologin ein langes Stück blutverschmiertes Plastik in die Kamera. Als Warnung und Mahnung zugleich. Das Video wurde in kurzer Zeit über 110 Millionen Mal aufgerufen. Fast 130.000 User fühlten sich zu einem Kommentar genötigt. Allein das zeigt, wie viel Betroffenheit solche Bilder auslösen können. Dazu kommen Nachrichten über Mikroplastik, das sich mittlerweile selbst an den tiefsten Stellen der Weltmeere findet, wie im Marianengraben, 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche. Oder hoch auf dem Mount Everest, wo sich kleine, wie Würmer aussehende Fäden, die plötzlich auftauchten, später als Plastikfasern entpuppten. Egal wie entlegen, wie hoch oder wie tief gelegen, nichts scheint dem mittlerweile allgegenwärtigen Plastik entkommen zu können. Dabei beeinträchtigt dieses Meer an Plastik allein in den Weltmeeren mehrere hundert Arten, darunter 86% der Meeresschildkröten, 44% der Seevögel und 43% der marinen Säugetiere.